Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Hallo liebe Leute, der April ist rum, der 1. Mai tobt. Zur Erholung und für weitere Anregungen könnt ihr euch auf folgende Themen unserer Sendung zum Aprilrückblick freuen. Aufstehen für die Nachbarin, Zwangsräumungen und Blockaden in Berlin. Aufständische Hafenarbeiter, Streik in Chiles Häfen erfolgreich. Bei Quergelesen heißt es, Austreten leicht gemacht. Anarchistische Gruppe Neukölln eröffnet Kirchenaustritt. Und auferstandener Jesus Christus, Idole und neue Götter in Südamerika. Dann wenden wir unseren Blick auf die anglophone Welt und schauen, was die Anarchie dort denn so treibt. Auch unser Linktipp führt uns weiter fort, dieses Mal nach Weißrussland. Nach jahrelangen Versuchen, die Stadtpolitik und insbesondere das Phänomen der Gentrifizierung breit in Angriff zu nehmen, gibt es nun vor dem Hintergrund steigender Zwangsräumungszahlen einen echten Schwung der Proteste und Gegenaktivitäten. Über zwei Beispiele dafür und die mitunter finsteren Folgen von Profitinteressen berichtet unser nächster Beitrag. Laut dem Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, welcher von Deutschland am 23. Dezember 1973 ratifiziert wurde, heißt es in Artikel 11 Absatz 1: Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf einen angemessenen Lebensstandard für sich und seine Familie an, einschließlich ausreichende Ernährung, Bekleidung und Unterbringung, sowie auf eine stetige Verbesserung der Lebensbedingungen. Die Vertragsstaaten unternehmen geeignete Schritte, um die Verwirklichung dieses Rechts zu gewährleisten und erkennen zu diesem Zweck die entscheidende Bedeutung einer internationalen, auf freier Zustimmung beruhenden Zusammenarbeit an. Dort, wo Wohnraum jedoch aus Profitgier unrechtmäßig mit Gewalt genommen wird, ist wenig von diesen Worthülsen zu spüren. So wurde am Dienstag, den 9.04.2013, die 67-jährige Rosemarie Vlies zwangsgeräumt. Sie verstarb zwei Tage später in einer Wärmestube an den physisch und psychisch belastenden Folgen der Zwangsräumung. Ärztliche Atteste hatten bestätigt, dass sie einen Rauschmiss aus der Wohnung nicht überleben würde. Trotzdem wurde die Räumung durchgesetzt. Mehr Hintergrundmaterial zu diesem ganz besonders tragischen Fall sowie dem brutalen Polizeieinsatz bei der Gedenkdemonstration findet ihr unter zwangsräumungverhindern.blogsport.de. Ja, wir haben uns gedacht, dass wir euch heute von einem anderen Fall erzählen, da Zwangsräumungen ein tägliches Übel sind. Es wird von ca. 20 Zwangsräumungen täglich in Berlin gesprochen und viele davon sind genauso ungerechtfertigt und skrupellos wie die von Rosemarie. Am 2.04.2013 wurde eine Familie in der Reuterstraße 2 in Berlin-Neukölln geräumt. Die Familie kam aus Sri Lanka und wohnte seit 15 Jahren in der Reuterstraße 2. Und vielleicht kannst du uns jetzt ein bisschen was darüber erzählen, wie es zu der Räumungsklage kam und was die Familie probiert hat, dagegen zu unternehmen. Im Jahr 2011 wurde das Haus, in dem sich die Wohnung befindet, zwangsversteigert und durch den Eigentümerwechsel wurde die Miete drastisch erhöht. Die Mieter klagten vor Gericht dagegen und es wurde sich auf eine erträglichere Mieterhöhung geeinigt. Obwohl die Familie weiterhin ihre Miete zahlte, hat Markus R., der Vermieter, sie gekündigt. Auch dagegen hat die Familie Widerspruch vor Gericht eingelegt, woraufhin sie der Vermieter auf die Herausgabe der Wohnung verklagte, weil er Eigenbedarf angemeldet hat. Solche Strategien wie eine Eigenbedarfsklage benutzen Vermieter sehr gerne, um eine Wohnung schnell frei zu bekommen. Ja, aber es gab da auch noch einen Untermietvertrag, wenn ich mich richtig entsinne. Und zwar ein Sohn der Familie hatte einen Untermietvertrag, der auch schon mehrere Jahre bestand, was für den Räumungstitel, der nur auf die Eltern ausgestellt war, bedeutete, dass dieser nicht rechtens ist. Und trotzdem kam dann am Tag der Räumung gegen 9 Uhr die Gerichtsvollzieherin Rebecca Schneider sowie einige Polizisten und der Schlüsseldienst. Vor Ort waren aber auch bereits rund 100 Aktivisten, welche den Eingang zur Wohnung blockierten. Ja, die Gerichtsvollzieherin Frau Schneider wurde über die Unrechtmäßigkeit der Räumungsklage informiert, aber sie wollte das nicht anerkennen und trotzdem räumen lassen. Mit ein wenig Druck gelang es dann, ein bisschen Zeit zu gewinnen, um einen Eilentscheid beim Gericht in Neukölln einzureichen. Das Amtsgericht Neukölln lehnte dies ab, ließ aber eine Beschwerde beim Landgericht zu. Bevor allerdings das Landgericht das Ergebnis bekannt gab, wurde schon geräumt. Frau Schneider beantragte währenddessen nämlich Amtshilfe bei der Polizei, welche mittlerweile mit einer Hundertschaft bereitstand. Die Polizei löste dann die Sitzblockade gegen 11 Uhr auf, nachdem sie ihre drei Standarddurchsagen runtergeleiert hatte. Einigen Aktivisten gelang es, durch ein anderes Haus in den Hausgang der Reuterstraße 2 zu kommen. Im Innern des Hauses ging die Polizei wieder mit härteren Methoden vor, wie an Piercings ziehen und auf die Schläfen drücken. Um 14 Uhr kam die Entscheidung vom Gericht und die Räumung wurde vollzogen. Ja, auch hier sieht man wieder, wie die Behörden mit allen Mitteln probieren, die Profitinteressen der Vermieter durchzusetzen, auch wenn keine ausreichende Gesetzesgrundlage besteht. An die sozialen Folgen der Mieter wird dabei nicht gedacht, ganz zu schweigen an die damit einhergehenden psychischen und finanziellen Belastungen, die so ein erzwungener Wohnraumwechsel, wenn er denn überhaupt möglich ist, mit sich bringt. Wenn Eigentümer aus Profitinteressen und das Jobcenter mit Sanktionen Menschen in Gefahr bringt, obdachlos zu werden, sie mit fadenscheinigen Hilfsangeboten wie sozialer Wohnungshilfe erklären, man sei selber schuld, wenn man diese nicht annimmt und dann geräumt wird oder gar keine Chance für Widerspruch zugelassen wird, dann wird Widerstand zur Pflicht und Solidarität zu einer Waffe. Wieder hat die menschenverachtende Politik der Behörden und der Eigentümer nicht nur eine Familie in die Obdachlosigkeit gezwungen, sie hat sogar eine Frau, Rosemarie Vlies, in den Tod getrieben. Jene, die um sie trauern wollten, wurden Opfer von Polizeigewalt und in den Medien probieren die Eigentümer, sich als Opfer darzustellen. Doch so schlimm Rosemaries Schicksal ist, wir dürfen nicht vergessen, dass auch viele andere Personen unter Zwangsräumung leiden. Deshalb informiert und solidarisiert euch. Viele Informationen zu diesem Thema findet ihr unter zwangsräumungverhindern.blogsport.de und wirbleibenalle.org. Wir bleiben alle! Wir bleiben alle! In Chile, Südamerikas erstem Experimentierfeld in Sachen Neoliberalismus, basiert die Wirtschaft sehr stark auf zwei Bereichen: Bergbau und Forstwirtschaft. Diese Branchen werden nicht nur äußerst umweltschädlich betrieben, sondern sind auch in erheblichem Maß von einem funktionierenden Export abhängig. Die verschiedenen Häfen entlang der mehr als 4000 Kilometer langen Küste spielen dabei eine sehr zentrale Rolle. Im folgenden Beitrag erfahrt ihr von dem jüngsten Streik in eben diesen Häfen, der im April erfolgreich zu Ende gegangen ist. Am 5. April ging in Chile ein dreiwöchiger Streik am Hafen von Angamos in der nördlichen Region von Antofagasta zu Ende. Nachdem das Unternehmen Ultraport, das den Hafen von Angamos betreibt und einer deutsch-chilenischen Familie gehört, zwischenzeitlich mit großer Härte reagiert und zahlreiche ArbeiterInnen entlassen hatte, musste es am Ende doch einlenken. Dabei hatten Ultraport sowie andere Firmen aus dem Exportsektor bereits nach der Anwendung eines Terrorismusparagrafen gerufen, um mit aller Staatsgewalt gegen die Streikenden vorzugehen. Tatsächlich hat diese Sache eine recht konkrete Ursache. Es gibt eine Gruppe an Gewerkschaftsführer der Hafenarbeitergewerkschaft in Chile, in der Region des Biobío, die sich zum Ziel gesetzt hat, das Gewerkschaftsmonopol zurückzuerobern, das den Gewerkschaftsführern die Macht gab, das Land in die Knie zu zwingen. Das Ganze wirkt sich natürlich nachteilig auf den Ruf des Landes aus, als vertrauenswürdiger Zulieferer. Wenn ich Zellulose exportiere und nicht rechtzeitig die Zielhäfen beliefern kann, werde ich kein zuverlässiger Exporteur sein. Vermutlich wird sich der Käufer dann dafür entscheiden, seine Zellulose woanders einzukaufen. Der Vizepräsident der Maritimen Handelskammer in Chile hat augenscheinlich verstanden, welches Risiko damit einhergeht, den Forderungen von Streikenden nicht nachzugeben. Und tatsächlich gibt die chilenische Handelskammer die täglichen Verluste durch die Blockade der Häfen mit 207 Millionen US-Dollar an. Allein der weltgrößte Kupferexporteur, das chilenische Staatsunternehmen Codelco, gibt an, dass zwischen 50.000 und 60.000 Tonnen Kupfer in den Häfen auf den Export warteten. Auch wenn es bei dem Streik um vergleichsweise kleine Forderungen ging, nämlich die Einhaltung einer halbstündigen Pause, das Bereitstellen eines Warteraums für die Arbeitenden sowie die Wiedereinstellung der im Zuge der Proteste Entlassenen, zeigt sich doch klar, welch mächtiges Werkzeug der Streik besonders an Häfen ist. Ein wahrlich beeindruckendes Zeichen war dann aber, dass sich zahlreiche andere Häfen dem Streik in Angamos angeschlossen hatten, wodurch zwischenzeitlich etwa 85% aller Häfen in Chile aus Solidarität bestreikt worden waren. Am 27. April kamen in Avignon Freundinnen der Landbesetzung zusammen, um sich gegen den Bau einer französischen Ost-West-Verbindungsstraße einzusetzen. Der Demo werden diverse Besetzungen folgen. Allen voran wollen wir ein kollektives Gartenbauprojekt auf einer der bedrohten Flächen installieren, heißt es im Aufruf zur Demo mit anschließendem Camp. Die Reclaim the Fields-Welle hat inzwischen weite Teile Frankreichs erfasst. Wie es dazu kam und Hintergründe über verschiedene Projekte, erfahrt ihr im folgenden Beitrag. Lazat hat es vorgemacht. Am 17. November 2012 kam es in der Normandie in Frankreich in der Nähe von Nantes zu einer Großdemonstration, welche sich gegen die geplante Räumungswelle des seit 2009 besetzten Gebietes um Notre-Dame-de-Lande richtete. 40.000 Menschen kamen zu der Demonstration in Solidarität. Viele blieben auch und lebten und kämpften zusammen für ein ganz schön großes Stück gelebte Freiheit. Aus den Erfahrungen der Kämpfe um Lazat hat sich die Idee entwickelt, Lazat partout, was so viel heißt wie Lazat ist überall. Diese Idee scheint sich gerade in Frankreich zu etablieren. Eine kleinere Waldbesetzung in der Nähe von Dijon, die sich gegen die Abholzung von einem der letzten naturbelassenen Wälder richtet, ist ein erster Anfang. Aber auch weiter südlich, wo die Idee von Landkommunen bereits eine längere Geschichte hat. Zum Beispiel findet sich hier das Kollektiv Valette, welches heute fast ein ganzes Dorf besetzt und durch autonome Landwirtschaft fast vollständig unabhängig von kapitalistisch produzierten Gütern leben kann. Auch eine Kooperative von Longomai findet sich hier, zwischen Marseille und Avignon. 1973 gegründet von Anarchisten in der Schweiz und Österreich, verbreitete sich die Idee des Landankaufens, um hier unabhängig leben zu können und ökologische selbstverwaltete Landwirtschaft zu betreiben, schnell. Heute existiert sogar eine Longomai-Kommune in Costa Rica. Ein weiteres Projekt, welches gerade am Wachsen ist, ist das Leo in Avignon. Dabei steht Leo für Liaison Est-Gest und richtet sich gegen den Bau einer weiteren Autobahn als Umgehungsstraße, welche die Verbindung Paris-Barcelona als auch die Verbindung von Frankreich nach Italien für LKWs optimieren soll, um schneller höhere Profite zu erzielen. Wie die Gruppe Leopard in ihren Aufruf schreibt: Beides wichtige Strecken für den Transport von Gemüse aus den Plastikmeeren der Peripherie Europas. Mit dieser geplanten Autobahn würde Avignon einer der letzten landwirtschaftlich nutzbaren Flächen genommen werden. Die Autobahn ist Teil eines dreiphasigen Bauvorhabens. Die erste Phase wurde mit dem Bau des TGV bereits umgesetzt. Damals segelte aus Widerstand ein Computer aus dem Büro der SNCF, welche verantwortlich für den Bau sind. Die meisten der Bewohner auf der geplanten Autobahnstrecke wurden bereits für gerade lächerliche Summen aus ihren Häusern rausvertrieben. Doch wenn sich die großen Wirtschaftsmultis gedacht haben, sie hätten ein leichtes Spiel, haben sie sich getäuscht. Ende Februar wurde das erste leerstehende Grundstück besetzt und gleich mit der neuen Bewirtschaftung des Agrarlandes angefangen. Ganz im Rahmen des Lazat Partout fährt die Besetzergruppe eine offensive Kampagne gegen den Bau der Autobahn unter dem Titel No Leo. Sie kämpfen nicht nur für den Erhalt der letzten landwirtschaftlichen Flächen um Avignon, sondern auch gegen eine Politik der Ausgrenzung und Ghettoisierung. Im Rahmen des Leo-Projekts sollen auch Niedrigenergiehäuser gebaut werden, welche super in das Produkt Avignon als Marke passen. Und spätestens in 10 Jahren wird auch dieser Teil gentrifiziert sein und neue Ghettos entstehen. Vom 25. bis 28. April fanden nun Aktionstage statt, welche mit einer Demo am Samstag, den 27. April, einhergingen. Circa 400 Menschen zogen durch die Stadt Avignon hin zu den besetzten Ländereien und eigneten sich noch mehr Land an und fingen auch sofort an, die Felder zu bearbeiten. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation weiterentwickeln wird, ob die Besetzungen gehalten werden können und ein neues erfolgreiches Lazat geöffnet werden kann, was Freiraum und einmalige Möglichkeiten bietet und den profitsüchtigen Multis einen fetten Strich durch die Rechnung machen wird. Deshalb Lazat partout! Quer. Quer. Queer. Quer. Quer. Queer. Queer. Quer. Quer gelesen. And now for something completely different. Nachrichten mal anders gelesen. Wenn ich hier nicht tanzen darf, ist es nicht mein Feiertag. Nachdem Kirchen und Staat am vergangenen Karfreitag erneut zur Schau gestellt haben, wie wenig sie davon halten, von ihrer innigen Umarmung abzulassen, lud die anarchistische Gruppe Neukölln zweimal zum massenhaften Kirchenaustritt in Berlin ein. Einmal Ende März und einmal Anfang April. Nur wo können Gläubige, besser gesagt Ungläubige, denn die Kirchen verlassen? Sicher nicht durch den Haupteingang. Vielmehr ist dafür ein Besuch beim Amtsgericht nötig. Vor diesem illustren und ach so säkularen Gebäude veranstaltet die Gruppe dann ein Theaterstück auf Grundlage eines bekannten Kinderbuchs, das wir euch hier in einer Hörspielfassung darbieten möchten. Wo bitte geht es hier zu Gott? Das kleine Ferkel und der kleine Igel genießen einen wunderschönen Tag. Sie entdecken ein Plakat, auf welchem in großen Lettern steht: Wer Gott nicht kennt, dem fehlt etwas. Kennst du diesen Gott? Nein, aber lass uns herausfinden, wer dieser Gott ist. Unsere zwei Genossen laufen ein bisschen planlos in der Gegend herum, als ihnen ein Fuchs über den Weg läuft. Na ihr zwei, ihr seht so aus, als würdet ihr etwas suchen. Ja, Wir suchen Gott. Weißt du vielleicht, wo wir ihn finden? Am Ende der Straße ist ein Berg. Auf diesem stehen 3 Gotteshäuser. Ich bin sicher, ihr findet dort, was ihr sucht. Vielen Dank, Herr Fuchs. Lass uns dort mal hingehen, Ferkel, und herausfinden, wer dieser Gott ist. Igel und Ferkel machen sich auf den Weg. Auf dem Berg entdecken sie als erstes eine Synagoge. Wow, dieser Gott muss ja riesig sein, wenn ich überlege, wie klein mein Bau ist. Ich bin ein Rabbi und behüte diese Synagoge, denn sie ist das Haus Gottes. Wie kann ich euch helfen? Wir würden gerne einmal mit Gott sprechen. Ja, seid ihr denn Juden? Nein. Dann dürft ihr dieses Haus auch nicht betreten. Oh, das ist aber nicht nett. Gott, der Allmächtige, ist auch nicht nett. Er ist allwissend und allgütig und er kann ganz schön zornig werden, wenn man seine Gebote nicht befolgt. Er hat zum Beispiel schon die ganze Welt überflutet, weil die Menschen an andere Götter glaubten. Oh je, dieser Gott ist aber wirklich gar nicht nett. Komm, Ferkel, lass uns mal schauen, was es noch so für Götter gibt. Ferkel und Igel ziehen weiter. Sie entdecken die Kirche. Kommt in die Kirche und lernt den wahren Gott kennen. Au ja, Igel, lass uns in die Kirche gehen und Gott kennenlernen. Hier riecht es aber komisch, Ferkel. Und oh je, schau mal, dieser arme Mann dort vorne am Kreuz. Wen ihr dort seht, das ist der Sohn Gottes. Er wurde geopfert, um euch von euren Sünden zu befreien. Ist das schrecklich? Wieso macht man so etwas? Ich weiß nicht, aber die Kekse, die sie hier haben, sind sehr lecker. Was soll das denn? Du kannst doch nicht einfach den Leib Jesus Christus in dich hineinstopfen. Hilfe, Menschenfresser! Lass uns schnell verschwinden! Nachdem Igel und Ferkel aus der Kirche geflohen sind, gehen sie auf das letzte Haus zu mit einem hohen Turm. Die Moschee. Ich bin ein Mufti und behüte diese Moschee. In diesem Haus könnt ihr Allah, also Gott, finden. Dafür müsst ihr jedoch Muslime werden. Und was müssen wir dafür machen? Dafür müsst ihr nur das islamische Glaubensbekenntnis befolgen. Ihr müsst dann 5-mal am Tag beten und euch davor 5-mal waschen. 5-mal ist echt zu viel. Ich wasch mich doch sonst nur einmal vor Force Attack. Ach, Ferkel, wenn wir uns ein bisschen öfters waschen, ist das sicher nicht schlimm. Und Allah ist sicher auch zufrieden, wenn wir uns nur ein paar Mal mehr waschen. Wenn ihr Gottes Gebote nicht befolgt, wird er sehr zornig und euch in der Hölle schmoren lassen. Oh je, Igel, ich glaube, ich will diesen Gott gar nicht kennenlernen. Lass uns schnell verschwinden. Stimmt, ich brauche niemanden, vor dem ich Angst haben muss. Und vor all diesen Göttern muss man ja Angst haben. Wer Gott nicht kennt, dem fehlt etwas. Das steht auf einem Plakat, an dem Ferkel und Igel wieder vorbeikommen. Schau mal, wieder dieses verrückte Plakat. Ich werde es entfernen, damit niemand auf dieselbe dumme Idee kommt wie wir. Meinst du damit, Gott kennenlernen zu wollen? Ganz genau, Ferkel. Ich glaube nämlich an eine Welt, in der wir ohne Zwang leben können, in der ich mich nicht vor Chefs rechtfertigen muss und auch Konkurrenz zwischen meinen und deinen Ansichten und anderen Menschen keinen Platz findet. Ja, genau. Kein Gott, kein Staat, kein Glaubensvertrag. In diesem Moment taucht der Fuchs wieder auf. Na, ihr zwei, habt ihr gefunden, was ihr gesucht habt? Nein, Gott haben wir nicht gefunden. Aber wir wissen jetzt, dass wir ihn nicht brauchen. Lasst uns doch ein bisschen Spaß haben, im Park abhängen und so. Kommst du mit, Fuchs? Gerne, es ist ja ein wunderschöner Tag. Genau, und um diesen schönen Tag zu genießen, braucht man keine Götter. Höchstens ein schönes, kaltes... Und so verbrachten unsere 3 Genossen einen wunderschönen Tag im Park, ganz ohne die Frage, an wen man denn jetzt glauben müsse. For you, it's a way of life. For me, it's not the answer. Auch wir im A-Radio teilen die Faszination für Lateinamerika. Warum dies manche jedoch so dermaßen religiös überhöhen müssen, werden wir nie richtig verstehen. Hey, hast du auch einen Vogel? Hä? Wie bitte? Na, ich hätte gerne einen. So wie Maduro, der Nachfolger von Chavez in Venezuela. Wie jetzt? Na, dem ist doch letztens ein Vogel zugeflogen. Y de repente entró un pajarito chiquitico y me dio 3 vueltas aquí arriba. Es kam ein Vögelchen hereingeflogen, setzte sich auf einen Balken und begann zu zwitschern. Ich schaute es an und zwitscherte ebenfalls. Ich habe seinen Geist gespürt. Chavez habe ihm und der Partei seinen Segen geben wollen. Mhm. Und was passierte dann? Es kam eine schwarze Katze vorbei, aber der Rest ist nicht überliefert. Ah, ich habe auch noch was Verrücktes erlebt. Erzähl mal. Ein sprechendes Wiener Schnitzel. Hä? Bist du jetzt völlig durchgeknallt? Ich hab zumindest keinen Vogel. Okay, und was sagte denn dieses Wiener Schnitzel? Na, nach einem Protest an der Technischen Universität Berlin gegen ein Bergbauvorhaben von Ecuadors Präsident Rafael Correa, äußerte sich eben ein gewisser Herr Wiener Schnitzel folgendermaßen gegenüber dem ecuadorianischen Staatsfernsehen. Aus meiner Sicht hat diese Art Protest keinerlei Berechtigung, weil es junge Leute von 18 Jahren sind, aus einer Mini-NGO, die auch nicht aus Berlin kommt und die keine, das ist vielleicht meine arrogante Ader, die, glaube ich, keine Ahnung von der Realität in Ecuador haben. Also, liebe Linkspartei, was gibt der Koordinator eures Arbeitskreises Lateinamerika denn da zum Besten? Proteste haben also keine Berechtigung, wenn a. die Leute zu jung sind, um die Sowjetunion miterlebt zu haben, b. sie auch noch aus einer Gruppe kommen, die kleiner ist als jede Blockpartei, und c. sie sich auch noch getrauen, in Berlin zu demonstrieren, obwohl sie woanders wohnen? Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Nach 7 Folgen Wo herrscht Anarchie? Fällt auf, dass ein großes Medienspektrum glücklicherweise gerne Kinder mit Anarchie in Verbindung bringt. Dieses Mal hat die Stuttgarter Zeitung anlässlich der Feier des 25-jährigen Bestehens des Familienzentrums Müse eine seiner Koordinatorinnen interviewt. Diese kommentiert das allgemeine Treiben folgendermaßen. Nach außen wirkt das oft wie Anarchie, aber wir arbeiten strukturiert. Dieser Ausspruch liefert auch gleich den Titel des Artikels. 25 Jahre geordnete Anarchie. Hört, hört. Speedweek Online scheint dagegen Anarchie mal wieder mit dem Gegenteil von Ordnung zu verwechseln. Die Kreisverkehre sind alle dreispurig. Es herrscht Anarchie. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass irgendjemand in Doha eine Führerscheinprüfung ablegen muss. Aber wir wollen keine falschen Beschuldigungen anstellen. Vielleicht ist in dem Erfahrungsbericht über die Straßenverhältnisse in Doha auch viel Neid darüber versteckt, dass sich augenscheinlich alle so bewegen, wie sie wollen und trotzdem alles klappt. Nur neu ankommende Ampelglotzer erstmal in Panik geraten. Aus Peking titelt XinhuaNet: President flees. Anarchy reigns as rebels seize power in Central African Republic. Die Zeitung This Day aus Lagos fragt einen ehemaligen Regierungsberater Nigerias, ob er befürchte, dass das Land angesichts der zunehmenden Unsicherheit in Anarchie abrutsche, worauf dieser meint, Nigeria flirte andauernd mit der Anarchie, hört sich erstmal recht kokett an. Was gemeint ist, können wir uns denken. Was ich mir allerdings nicht vorstellen kann, ist, wie Frau von der Leyen die Koalition in die Anarchie bringt. Damit zitiert der Spiegel Herrn de Maizière in einem englischsprachigen Artikel über die Abstimmung zur Frauenquote im Bundestag. Wie sie das macht, verrät uns der staatliche Pflichtverteidiger wohl ebenso wenig wie sein Wissen über weitere Eingriffe seines Nachrichtendienstes in Nazi-Aktivitäten. Wechseln wir mal wieder den Kontinent. The Daily Star aus Dhaka in Bangladesch greift einen Kommentar eines zur stärksten Partei gehörenden Parlamentariers auf und veröffentlichte einen Artikel zum Schwindeligwerden. Fanatics want to unleash anarchy again. We would take a strong stance against communalism and anarchy. So die Zitate des Politikers. Den Hauch von Anarchie während der Proteste gegen die miserablen Arbeitsbedingungen Ende letzten Jahres meint Daily Star damit sicherlich nicht. Wir machen uns schnell wieder auf den Weg Richtung Westen, durchqueren Indien und viel Wasser bis zum Persischen Golf und machen einen schicken Abstecher nach Bahrain. Da gab's ja letztens auch die Arabellion. Fein, fein. Können wir uns ein bisschen Formel 1 angucken? Ah, was denn das? Anonymous will not stand by and allow you a race fueled by the blood of our freedom loving comrades in Bahrain. We will remove you from the World Wide Web. Whether you be Grand Prix a Bahrain government, we shall take it all down. We will expose the personal data of any person who supports this race in any way. You have been warned. Once the festivities for this race begin in Bahrain, all bets are off. We call upon Bernie Ecclestone while there is still time. Cancel your blood race now. Am Am Freitag, den 26. April, ging mit einer großen Soli-Party in Berlin eine mehr als zweimonatige Info- und Soli-Tour von Genossen von Anarchist Black Cross Belarus durch Westeuropa zu Ende. Wir stellen euch jetzt kurz deren Seite vor, auf der nicht nur Russisch zu lesen ist. ABC Belarus ist eine Antirepressionsgruppe in Weißrussland. Sie existieren seit August 2009 und organisieren finanzielle Unterstützung für politische Gefangene, als auch rechtlichen Beistand. Außerdem sorgen sie für Vernetzung mit anderen Repressionsgruppen und Repressionsbetroffenen. Natürlich hat ABC Belarus auch eine Webseite. Unter abc-belarus.org findet ihr in englischer und russischer Sprache die aktuellen Entwicklungen über Inhaftierte, aber auch Berichte von Solidaritätskundgebungen in Weißrussland als auch auf der ganzen Welt für weißrussische Companeros, die von staatlicher Willkürmacht betroffen sind. Ebenso findet ihr auch allerlei theoretische Papiere, die sich teilweise mit sehr praktischen Dingen beschäftigen, wie zum Beispiel Sicherheit ohne überwacht zu werden. Eine englische Kurzfassung der Entstehungsgeschichte von ABC Belarus gibt es auch, wobei es generell gut ist, um alles zu verstehen, die russische Sprache zu beherrschen. Also weiter sagen an alle, die mal Russisch in der Schule hatten und das mal wieder auffrischen wollen. Auf der Seite könnt ihr sogar direkte Solidarität üben. Durch eine extra eingerichtete Sparte könnt ihr Online-Briefe an die Gefangenen schreiben, welche dann von der Gruppe direkt an die Inhaftierten in den Knast weitergeschickt werden. Damit ihr auch wisst, an wen ihr schreibt, gibt es eine Übersicht aller derzeitigen Gefangenen und von ABC Belarus Unterstützten mit ihren jeweiligen Repressionsgeschichten. Für weitere Informationen und internationalen Austausch staatlicher Repression stellt die Seite eine Auflistung von allen aktiven ABC-Antirepressionsgruppen zur Verfügung mit deren Homepage und Kontakt. Hier nochmal der Link. abc-belarus.org. Ich wiederhole, abc-belarus.org. Viel Spaß beim Entdecken. Unsere Sendung geht damit zu Ende. Sollte sie euch gefallen haben, empfehlt sie weiter. Wenn nicht, schreibt uns, denn unser Projekt lebt vom Mitmachen. Ansonsten schaut zwischendurch auf unseren Blog, wo es immer wieder auch andere Beiträge gibt unter aradio.blogsport.de. Viel Spaß!